Das habe ich in der Wochenschau im Kino gesehen. Sogar den Film, der gespielt wurde, erinnere ich noch genau. Das war Wunschkonzert mit Ilse Werner. Und das war damals das große Sonntagsvergnügen im Radio mit Heinz Gödecke. Bei dem traten immer beliebte Künstler auf, wie heute im Fernsehen. Und Grüße wurden bestellt von der Front an die Heimat.